It's me, Mario! Ihr lieben Leute, wir machen heute eine ganz komische Sonderfolge von Zockhart X Pixel und Plastik für euch. Wir sitzen quasi zu dritt im Auto, der Paki, der Jeschke und der Strilli. Wir fahren gerade aus Montabaur zurück nach Köln und machen heute einfach hier so ein bisschen Quatschi-Quatschi über die Retro-Börse im Jugendhaus in Montabaur. Da war eine schöne, schnuckelige Retro-Börse, eigentlich so wie wir sie kennen, wie die klassische Retro-Spielebörse in Bochum und Oberhausen auch eine ist. Und da sind wir hingefahren zu dritt und wir machen so einen richtig geilen Nerd-Männer-Tag. Wir gehen jetzt gleich was futtern in Köln, nachdem wir dort nochmal im Retro... Mist, wie heißt da der Laden? Retro-Spiel? Heißt einfach Retro-Spiel? Keine Ahnung. In Köln, den Retro-Laden. Genau, und dann gucken wir uns heute Abend den guten Max Nicolas Maria von Nachtsheim, aka Rockstar, an. Also voll das Nerd-Programm. Das wird richtig cool. Wir haben heute richtigen Haul abgesäumt hier, abgesahnt. Wir haben ein bisschen eingekauft und geshoppt und jetzt sprechen wir ein bisschen darüber. Herzlich willkommen, Christoph. Hallo. Herzlich willkommen, Christian. Hallihallo. Ich nenne dich so selten Christian, ich finde das komisch. Ja, war auch komisch. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Deswegen hast du auch ganz komisch Hallo gesagt. Wie fühlst du dich denn angesprochen? Hä? Fühlst du dich jetzt Godfather oder so? Nein. Jeschke einfach. Ja, dann sagen wir doch Jeschke. So, bei mir ist das ja auch immer Christoph oder Paki. Ich sag das ja auch. Sag ja immer Jeschke. Wir wissen ja, also Herr Jeschke. Der Herr Jeschke ist halt einfach der Herr Jeschke. Strilli und Paki. Strilli und Paki. Ich finde es eine gute Kombination, wir drei. Sind am Start, auf jeden Fall. So, heißt, wir sind heute auf Retro-Börse gewesen. Paki, du hast uns darauf aufmerksam gemacht, richtig? Du hast uns davon erzählt. Ja, gerne. Genau. Erzähl mal ein bisschen den Hintergrund. Wie lange gibt es die Börse? Weißt du das irgendwie? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht so lange, die Retro-Börse in Montabaur. Auf jeden Fall bin ich da aufmerksam drauf geworden, weil ganz viele YouTuber, ich verfolge ja auch so ein bisschen das deutsche Gaming-YouTube und Retro-Spiele-Sammel-YouTube, diese Börse wärmstens empfohlen haben und gesagt haben, das wäre eine kleine, familiäre Börse. Allem voran war das der Rhee, aber auch die Jungs vom NES-Kommando und so. Und da habe ich gedacht, so ganz weit ist es ja irgendwie nicht. Ne? Wie lange sind wir jetzt gefahren? Anderthalb Stunden? Ja, nee, fast zwei, aber wir kamen ja beim Christian auch aus Mörs. Ne? Genau. Und da habe ich gedacht, warum nicht? Gucken wir uns die mal an. Ne? Klein, familiär hört sich ja erstmal ganz gut an. Und dann hattest du ja noch die Idee, dass Rockstar heute Abend ja in Köln noch das letzte Konzert seiner Cobblepot-Tour, glaube ich. Die wütende Komplexkin-Tour, ja. Achso, so heißt sie. Ja. Ich glaube, der reißt heute nochmal richtig ab. Ich hoffe auch, dass der heute richtig einen abreißt. Ich denke schon. Ja. Und dann haben wir dann schon gesagt, machen wir, lass doch mal rausfahren, ein bisschen unterwegs sein, Games kaufen, futtern und abends noch irgendwie coolen, nerdigen Hip-Hop hören. Ja, so. Richtig fett, ich habe so Bock. Ja, dann war es eingetütet und alle waren am Start, ne? Voll. Und jetzt sind wir quasi auf dem Rückweg aus dem wunderschönen Montabaur. Da sind wir ja auch so nicht gewöhnt als Ruhrgebietsmenschen, ne? Nee. Also schon eine schöne Gegend gewesen. Ist das hier Sauerland oder wo sind wir hier? Nee, das ist nicht Sauerland. Nee, Sauerland ist nach Westen, ne? Richtung Dortmund hier. Ja, genau. Was ist denn das hier? So Ecke Köln, Bonn, da hinten noch Rheinland? Ja. Ja, macht Sinn, ne? Ja. Genau. Der Geografie-Professor Herr Strillinger hier. Ja. Auch immer meine Achillesferse gewesen. Ne? Meine auch. Geht gar nicht, deswegen äußere ich mich dazu nicht. Ich bin da richtig. Wenn einer so was, wo ist der, dann sage ich immer so: Deutschland. Auf der Welt. So, auf jeden Fall Börse zu Ende. Jetzt auf dem Weg nach Köln zum Retro-Spiele-Shop. Und womit wollen wir anfangen? Einfach mal so ganz kurz sagen, wie wir die Börse so fanden. Oder ja. Was? Ja, dann würde ich sagen, ich habe jetzt schon so viel getalkt. Jo, ich fange an. Herr Jeschke, wie fandst du die Börse? Ne, die Börse war echt schön. Also, das war in so einem. Ja, ist halt so ein Jugendzentrum gewesen. Ja, Haus der Jugend heißt es ja auch. Haus der Jugend. Über drei Etagen, schön aufgeteilt, kleine Räume. Ein Stand draußen, das war ein bisschen blöd bei gefühlten 5 Grad. Ehrlich, ja. Ich glaube, viel mehr haben wir auch nicht. Nee, und die Leute mussten auch die ganze Zeit draußen stehen. Ja, 10 haben wir gerade, ja. Ja. Nee, war schön. War auch nicht überlaufen, fand ich jetzt nicht ganz so voll. Wie in Bochum und Oberhausen, die finde ich immer richtig vollgestopft, ne? Ja. So, man hatte Zeit, man konnte sich alles schön angucken. Also im Großen und Ganzen war das auf jeden Fall eine Top-Börse. Man muss dazu sagen, wir waren relativ früh da, ne? Wir waren, glaube ich, irgendwie um 10 nach 11 da. Ja, 11 war die aufgemacht, 11 war offen, genau. Ja, das heißt, wir waren noch mit die Ersten. Und ja. Normalerweise in Bochum und Oberhausen, da rennen sie dir ja die Füße ein. Ja, das ist immer so ein Gedränge auch. Ja, ich finde es mega stressig. Die ganzen stehen und so, das ist alles. Die ganzen Schnäppchenjäger, die kloppen sich darum, die wie beim Sommerschlussverkauf, weißt du? Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich nicht mehr so schön. Deswegen gehen wir auch oft zur Börse immer etwas später. Ja, so. Stündchen frühestens später. Um 12 ja. erst. Ja, da sind die Ersten schon weg. Und das war heute irgendwie gar nicht so. Ich fand es richtig gemütlich. Ja. Ich fand es gemütlich. Ich musste nicht groß schubsen. Es war ab und zu mal ein bisschen eng, aber das war der Größe des Ladens zu schulden. Waren halt kleine Räume im Endeffekt, die dann aufgeteilt waren. Das war halt nicht so wie in Oberhausen, nur eine große Halle. Es war jetzt nicht so eine Halle wie im alten Welschen. Ja, es war so über drei Etagen tatsächlich. Ja. Ziemlich enge Gänge. Aber ich würde auch sagen, da ist nicht zu viel versprochen worden. Das war wirklich eine kleine, familiäre Börse mit einer sehr entspannten Atmosphäre. Und ich kann das jetzt nur mit der Retro-Börse aus Oberhausen von vor 2 Jahren vergleichen. Und im Gegensatz dazu fand ich die Preise auch deutlich fairer. Ja. Natürlich hast du auch den einen oder anderen dabei gehabt, wo du dachtest, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Von dem einen oder anderen Erlebnis können wir ja gleich nochmal berichten. Ja, ja. Hashtag Wacky O'Hare und so. Aber fand ich ganz okay. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man so in Oberhausen konnte man auch so Gameboy Batteriedeckel kaufen, Linkabdeckung und so solche Klamotten. Batteriedeckel habe ich gesehen. Hättest du ein paar kaufen können, ja. Ah, fuck, habe ich nicht gesehen. Hättest du gesagt. Ja, das war ein bisschen wenig vertreten so. Und die Auswahl war natürlich nicht so extrem groß wie jetzt in Oberhausen wahrscheinlich. Oder auf größeren Börsen, ne? Ja, da waren schon eher kleinere Händler diesmal da, ja. Ne? Ja, aber das fand ich halt schön. Es waren private Händler da und nicht so viele Reseller. Ein paar andere Sachen da gewesen. Ja, genau. Es waren ein paar Typen da, die ich schon häufig gesehen habe, ein paar Händler und Verkäufer. Aber es waren noch einige da, die ich sonst nicht in Oberhausen und Bochum sehe. Und die, glaube ich, eher privat vor Ort waren heute. Ja. Das fand ich schöner, weil du da einfach, ja, du hast einfach einen persönlicheren Bezug. Die verkaufen halt ein bisschen was aus ihrer Sammlung. Obwohl eigentlich, ich glaube, mehrere davon waren auch Reseller. Die hatten auch so ihre eigenen Listen. Ja, ja, klar. Aber trotzdem, ich fand die Preise wirklich überraschend fair. Ja, also ich... Ich habe zugeschlagen fett und ich habe bei vielen Sachen habe ich gedacht, boah, für den Preis gerne. Ja, also ich kann jetzt mal meinen Deals, die ich da gemacht habe. Genau, so, eigentlich können wir zu den Deals jetzt übergehen, oder? Ja. Ja, ja doch. Willst du zuerst? Nee, bitte. Also ich, so unterm Strich würde ich sagen, habe ich einen fairen Preis für alles bezahlt. Bis auf einen Titel, den ich also sehr günstig geschnappt habe. Ich glaube einfach wegen falschem Pricing so. Sorry, Bro. Ja. Ne? Faire Kurse. Also fair für mich, fair für die Verkäufer. So richtige Überschnapper waren jetzt nicht dabei. Die sind aber heute, finde ich, auch schwer zu machen. Die Leute wissen ja auch, was das wert ist. Ja. Aber fair. Und ich, im Vergleich zu der Retro-Börse in Oberhausen fand ich die Preise besser. Und ich bin zufrieden. Ich hab faire Preise und ein paar coole Games auch. Naja, ja, schieß mal los. Was hast du gekauft? Ich habe gekauft. Lass mich mal überlegen. Also ich habe gekauft... fürs NES, das erste Turtles-Game, was ja nun mal einfach leider kein gutes Spiel ist. Knackenschwer. Knackenschwer, teilweise auch einfach scheiße programmiert, so, ne? Ja, leider. Wir denken an das komische Unterwasser-Level, haben wir letztes schon drüber gesprochen. Oder die ganz, ganz knappen Sprünge in diesem Haus im ersten Level. Aber als großer Turtles-Fan musste das natürlich mit. Muss das sein, ja. Genau. Dann habe ich mir gekauft Roller Games in der OVP. Sehr schön, ja. Ziemlich, auch gut erhalten, ne? Ja, sehr schön, mit allem drin, sogar mit dem Styropor. Und, ist ja so ein, das ist ja wie so ein Beat'em-up, irgendwie auf Rollschuhen fährt man da so rum. Leider, glaube ich, nur ein Einzelspieler-Titel. Dann habe ich noch Snake, Rattle and Roll gekauft für 10 €. Ich liebe es. Ganz tolles Spiel. Wenn ich mich da nicht vertue, war das auch ein YouTuber, nämlich der Baltic Games, der auch echt ein sympathischer Dude ist so. Shoutout, Baltic Games. Ja, voll. Der auch sagte, ja, es ist auch nicht so der geilste Zustand. Ja, also sehr fair war auch. Was habe ich denn noch geholt? Dann habe ich mir noch geholt ein Monster in My Pocket lose. Für ein 20, das auch scheint NES, der, ne? Auch NES, das scheint der normale Kurs zu sein. Da bin ich echt mal gespannt, ja. Ja, würde ich auch gerne mal spielen mit dir, ja. Ich hatte noch nie gespielt, aber das ist halt so ein Side-Scrolling Beat'em-up auch. Kann man auch zu zweit spielen. Einer ist dann noch Dracula, einer ist Frankenstein. Echt? Wie geil ist das? Dann läufst du von links nach rechts und klopfst dann die kleinen Monster um. Cool. Du kannst auch so Schlüssel dann hochnehmen und werfen. Und ist halt alles so, weil es halt so kleine Figürchen sind. Ich fand Monster in meinem Pocket immer schon ultra geil. Ich habe die echt hart gesammelt früher. Ich hatte, glaube ich, fast alle. Ja, mega geil. Hab Und das gibt es ja auch noch in OVP und dann ist ja das Ding bei dem Spiel immer, da ist ja eine Monster, eine Figur ist genau, dabei, ne? die kriegst du fast nie mehr dabei. So, das habe ich ja noch, da habe ich noch ein Resident Evil mitgenommen. Resident Evil 2 für die PlayStation. Sehr schöner Zustand. Ja, ne, oder? Für einen guten Kurs, ja. Ja, jetzt kommt ja das, ich habe ja gedacht, das wäre ein Remake. Es kommt jetzt. Ne? Remake kommt jetzt. Es kommt ein richtig full-blown Remake, genau wie das erste Remake vom ersten Resident Evil auf dem GameCube damals. Ja. Also es ist komplett nochmal neu überarbeitet, nicht einfach nur Grafik remastered, sondern richtig komplett neu. Genau. Sieht aus wie, also so qualitativ, sag ich mal, sieht aus wie Resident Evil 6. Ja. Wieder mit Over-the-Shoulder auch Perspektive. Ich freue mich sehr drauf. Ja, aber da habe ich so zum Anlass genommen, jetzt dann nochmal den Originalteil mitzunehmen, weil das auch immer mein Lieblings-Resident Evil war. Ist auch super geil. So. Liebe das Spiel. Habe ich denn noch was mitgenommen? Turtles habe ich mitgenommen. Monster by Pocket habe ich mitgenommen. Snake Rattling Bone. Resident Evil. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Double Dragon 3 habe ich mitgenommen. Leider überbezahlt, habe ich dann nachher gesehen. Ich hatte immer so im Kopf... Double Dragon 3 für NES war es. Genau, Double Dragon 3 fürs NES. Das ist ja auch so eine Spielerei, die mich sehr anturnt irgendwie. Mochte ich auch sehr gerne. Gerade Teil 3 fand ich immer geil, wenn man dann auch diese Zusatzcharaktere noch kriegt. Diesen komischen Polizisten und so. Mhm. Habe ich immer so gedacht, wäre ein 20-Euro-Titel. Ist er, glaube ich, leider nicht. Ist eher so ein 14-15-Euro-Titel. Pech gehabt. Aber du hast jetzt auch 15 gezahlt, ne? Nein, ich habe 20 gezahlt. Hab ich doch gerade schon gesagt. Wir reden da schon die ganze Zeit vorbei. Dafür habe ich 20 gezahlt. Oder 17,50, wenn man die 5 Euro mit dem anderen Spiel auf beide runterrichtet. Aber ich dachte, du hast für Roller Games 25 gezahlt. Ich habe für Roller Games und für Double Dragon 3 insgesamt 40 bezahlt. Ja, genau. Also 20. Aber Roller Games wollte der ursprünglich 25. Genau. Also hast du 15 für Double Dragon bezahlt. Theoretisch ja. Ja, wenn du so rechnen willst. Ja. Also ich habe, ist ein gut, ich glaube, der Kurs ist fair. Ist okay, ja. So für beide kann man... Kann da ist irgendwie noch ein Aufkleber drauf. Da ist A steht da drauf. Weiß auch immer, das heißt... aber habe ich auch schon. Das ist immer das Problem, wenn man die Games kaufen will und sich eine Liste macht und dann von den Spielen, die man auf der Liste hat, gar nicht die Spiele alle so findet. Ja. Mhm. Dann hatte ich noch hier dieses Wrath of the Black Manta, wollte ich noch mitnehmen fürs NES. Da wollte ich irgendwie oben einer 19 Euro für haben. Das habe ich irgendwie bei eBay für 10. Also dann bin ich auch raus. Da kannst du auch nicht mehr handeln. Also wenn er das Doppelte will, so dann. Ja, ja. Ja. Ja, aber sonst, ich bin zufrieden so mit meinen Funden. Dann hat ja der Herr Jeschke auf jeden Fall obskursten Funde gemacht. Mega crazy Gameboy. Du hast heute wieder richtig hart deine Gameboy-Sammlung aufgestockt. Richtig harte Gameboy-Peripherie gekauft. Richtig weirden Shit wieder. Also eigentlich gar nicht so weirden Shit. Du hast viel weirderen Shit zu Hause. Also, eigentlich habe ich, du hast die gefunden. Ich habe die nämlich gar nicht gesehen an dem Stand. Ja, weil du mich ja instruiert hast, ey, wenn du eine Gameboy-Kamera siehst, let me know. Dann gab es einmal die Gameboy-Kamera. Mit Anleitung hast du, ne? Mit Anleitung plus den Gameboy-Drucker mit Anleitung. Für 10 Euro. Kannst du nichts sagen. Nee. Und dann gab es noch Druckerpapier in OVP für lau dazu. Ehrlich, Druckerpapier muss man sowieso schon hart nachsuchen. Aber ja. Druckerpapier in der OVP ist für lau dazu, weil er halt den Drucker verkauft hat, also an mich verkauft hat und dann nicht wusste, was er mit dem Papier anfangen soll. Ist auch schöner Zustand hier, ist so ein bisschen was drauf gemalt. Ja, aber das ist abgemacht, das ist gar kein Problem. Also die sieht wirklich toll aus. Ja. Da werde ich Selfies von uns noch und die ausdrucken. Geil. Da erkennt man zwar wahrscheinlich gar nichts, aber... Du hast mich doch letztens auf Facebook. Ja, genau. Du hast mich doch auf Facebook verlinkt. Mit diesem Kameraobjektiv, was jemand gebaut hat für den Gameboy, für die Gameboy-Kamera, ne? An einem 3D-Drucker hat er einen Aufsatz für die Kamera, dass du die auf so ein Spiegelreflexobjektiv machen kannst. Geil. Und damit hat er dann so rangezoomt, dass er den Mond fotografieren konnte und so. Cool. Total irre, ja. Wer auch immer von euch da draußen einen 3D-Drucker hat, meldet sich bei mir, ich will so ein Ding haben. Also Gameboy-Kamera, genau, Druckerpapier. Druckerpapier kann ich mir vorstellen, ist auch echt sehr schwer zu bekommen. Ist, oder? Ja. Das ist auch dieses, das ist ja so ein Thermaldrucker. Dieses Papier muss doch irgendwie zu sein, sonst altert das und dann kannst du damit nicht mehr drucken. Und ich habe gerade mal reingeguckt, da ist eins noch komplett verschweißt und eins ist auf. Aber das Verschweißte kann man auf jeden Fall noch benutzen. Cool. Also eine Rolle können wir auf jeden Fall mal testen. Genau, dann habe ich noch Roadrunner für Super Nintendo in OVP. Ach ja, richtig schick auch. Super Spiel. Sieht zwar ein bisschen abgeranzt aus, die OVP, aber... Ja, aber ohne Scheiß, ne? Ich finde die nicht abgeranzt. Nein, die ist halt benutzt, ne? So. Sieht halt aus wie eine OVP. Genau. So. Und das Spiel macht Laune, weil ich halt früher richtig gerne gespielt. Hast du erzählt. Ist das schnell so? Ist das viel so Gerinne? Oder ehrlich gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen schlechter gealtert, als unsere Erinnerung das so vorschreibt. Ja. Weil ich habe das nämlich auch später nochmal gespielt und ich fand es ein bisschen träge. Aber optisch trotzdem total schön. Roadrunner und Wile E. Coyote sind ganz toll dargestellt. Sunsoft ist eigentlich immer auch schon Qualitätsgarant. Kannst du wenig mit verkehrt machen. Ja, eigentlich. Da sind so Schmieden, so Capcom, Sunsoft, Hudson Soft, Palcom ist ja dann, da machst du wenig mit falsch. Treasure. Also, ist used, aber finde ich immer noch einen schönen Zustand. Ist okay, wa? Ja. Ja. Genau. Dann Tony Hawk 1. Einfach ein Klassiker, wa? Den kann ich PS1? Auch spielen, ja. Also da werde ich auf jeden Fall mal gucken, welche noch die Hülle ist ein bisschen abgeranzt, aber okay. Und dann halt super viele Gamer-Spiele noch, ne? Boah, aber alles halt so 3-4 Euro Titel, ne? Bis auf 2 wurde, Mega Man 2 hast du geholt, glaube ich, für 12, ne? Mega Man 2 für 12 und Mega Man 1 für 6. Was sehr fair ist, haben wir beide letztens auf dem Trödelmarkt gesehen, die Mega Man-Teile für deutlich mehr. Ja, ja, also die haben auch hier eine große Varianz gehabt. Da gab es aber Mega Man 2 für 20 Euro irgendwie. Und das sah jetzt auch nicht besser aus als Miles. Das war komisch, denn manchmal habe ich da Spiele gesehen, da wollte einer 15 für haben und am nächsten Stand kostet er plötzlich 28. Ja, genau. Ich habe auch die dollsten Dinger gesehen, kann ich gleich auch was zu sagen. Das ist manchmal echt komisch. Also, ein paar Gameboy-Games. Wir haben Parodius für den Gameboy. Sehr schön. Mega Man 1. V-Rally. Terminator 2. LGN, der Regenbogen des Todes. Oh nein! Sorry. Der Regenbogen des Grauens. Marble Madness. Das ist auch ganz cool. Marble Madness kannst du immer spielen. So. Das habe ich auf dem NES. Das macht immer noch, habe ich mit meiner Freundin mal gezockt. Das macht immer noch Bock. Das ist auch Marble Madness einfach, ist wirklich, wirklich gut. Und eigentlich fast jede Version. Master System, NES, Game Boy, egal. Die sind alle gut programmiert und gut geportet. Pop'n Twin Bee. Sehr gut. Pop'n schön. Twin Bee, sehr schön. Süß. Genau, Mega Man 2 haben wir ja gerade schon gesagt. Adventures of Lolo. Sagt mir gar nichts. Sagt mir auch nichts, aber sah ganz witzig aus. Hab ich noch nicht gespielt, also muss man mal testen. Kann ja auch nichts zu sagen. Mole Mania. Sagt mir auch null. Hast du gesagt, Miyamoto, ne? Miyamoto hat er gemacht. Ja, das ist so ein Spiel, du spielst einen Maulwurf und musst quasi von A nach B kommen, hast aber dann den Kniff, dass du quasi irgendwo ist dann eine Hecke, wo du nicht weiterkommst, dann gräbst du dich ein und im Untergrund hast du dann andere Wege. Also wie so ein Puzzle, oder? Genau, ja. Okay. Dann unglaubliches Soccer. Ja, super. Kann man immer mitnehmen. Kirby's Dream Land. Sehr schön. Mario Land 2. Auch schön. Das sind halt viele, ey. Und auch bis jetzt, ne? Also bis zu dem Punkt. Sehen die auch alle aus wie geleckt, ne? Ne? Also hier Mega Man ist ein bisschen dunkel, ein bisschen auf der Mega Man 2 ist ein aber bisschen sonst alle vorne, echt aber, nicht so vergibt. Hier sehe ich auf dem Soccerspiel hinten, der Vorbesitzer war der Herr Arne Piepke. Ja, Arne Piepke, wenn du uns hörst, wir haben dein Soccerspiel gekauft. Für 5 Euro kannst du es wieder haben. Auf der Retro. Ich finde das voll witzig. Ich habe das früher ja auch gemacht, tatsächlich als Kind. Die Namen mit Edding auf Gameboy-Spiele schreiben. Ja. Zum Glück nicht auf Super Nintendo. Ich war nur dumm genug, um das auf dem Gameboy zu machen. Wenn du irgendwann mal auf eine Retro-Börse gehst und da ein Spiel kaufst, den ist Strilling rein. Das wäre doch der Shit, oder? Das wäre schon irre, ja. So, 4 Stück habe ich noch für euch. Obwohl, ich habe fast alle Spiele behalten. Ketchup habe ich noch nie von gehört. Ich auch nicht. Sieht aber witzig aus. Ja, ist ganz cool. Space Invaders, Klassiker. Klassiker. Die Jetsons. Boah, da hast du ein bisschen mehr für gezahlt, weil der auch sehr selten ist, ne? War sehr selten. Oder recht nicht, selten, aber die oder? Sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen höher. Sieht man nicht so oft. Und die Abenteuer von Star Saver. Das da bin ich auch mal gespannt, von Taito. Das hier sind 12, 13, 14, 15, 16, 16 Gameboy-Games, die ich noch nicht in meiner Sammlung hatte. Was geht ab dann? Bei dir Fullset oder was? Nee, Fullset wahrscheinlich nicht. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, Fullset ist... Ich weiß nicht, also ich würde für Trip World lose keine 100 Euro zum Beispiel ausgeben. Nee. So, das würde mich schon von einem Fullset abhalten, aber... Es gibt immer so den einen oder anderen Titel, der in einem Fullset dir total das Genick bricht, wenn du nicht dazu bereit bist, da irgendwie mehr als einen dreistelligen Betrag zu bezahlen. Ja, die Frage ist halt auch, Kosten Nutzen bei den Dingen, ne? Also ja, spiele ich das für 100 Euro oder sammle ich das? Spiele ich das oder will ich das nur in der Sammlung haben, damit ich sagen kann, ich habe das Fullset komplett. Ja, stand ganz genau. Stand auch ein Mega Man Wily Wars für 399 Euro. Ja, 499 Euro habe ich. 499, ja. Ich habe mit dem Verkäufer von ganz oben, mit dem bin ich ganz, ist aneinander geraten, ganz kneipentechnisch aneinander gekommen. Wir haben uns unterhalten, auf dem Klo. wir standen so nebeneinander und unterhielten uns. Und dann haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, du wirst halt auch einfach viel los, weil er hatte auch Demon's Crest oben liegen und so, ne? Mhm. Sag mal, die Dinger, ne? Sagt er, die schleppst du halt mit von Börse zu Börse. Weil die Kohle für ein Super Nintendo-Spiel oder für ein Mega Drive-Spiel, die hat keiner. Hat keiner Kohle für. Niemand nimmt doch 500 Euro mit dafür, oder? Ne, ja, und das sind ja noch die, das sind ja noch die entspannten Kurse. Ja, ja. Ne, also du kannst ja, wenn du über die Mega Man X-Serie sprichst, Richtung X3, ne, oder hast du letztens gesehen, Final Fight und so für 1300 und so. Ja, aber das ist doch lächerlich. Also ich fahre ein Vierer Golf, dann ist mein Auto nicht mehr wert. Mein Pferd noch. Du weißt, was ist da los? Ehrlich, also ich habe, genau, das ist nämlich genau das Ding. Letztens in, da waren wir in Bochum auf der Börse, als ich da dieses eingepackte Final Fight für 1300 Euro gesehen habe, da habe ich gedacht, mir fällt alles aus dem Gesicht. Also jetzt mal wirklich an alle Hörer und Hörerinnen bitte, ne? Jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihr sammelt und ihr liebt das Spiel und so weiter, Wer gibt so viel Geld für ein Spiel aus? Das ist kein Spiel wert, egal wie gut ich das Spiel finde. Ich will euch ja nicht verurteilen. Mich würde nur mal interessieren, ob das jemand bezahlt. Also es gibt Menschen, die machen das. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe. Ich bin jetzt auch neu bei Facebook. Aber eigentlich nur wegen den Gruppen. So. Herzlich willkommen. Ja, genau. Herzlich willkommen im Jahr 2018. Herzlich willkommen in der Hölle. Ich habe heute Morgen schon erzählt, dass ich im Jahr 2018 meine erste PayPal-Überweisung gemacht habe. So, ich bin also richtig up-to-date. Ja. Du bist echt, du bist so 2.0, Alter. Auf jeden Fall ist da ein Typ, der hat halt offensichtlich die Kohle. Also der postet auch immer so Fotos von den Sachen. Ich meine, wer die Kohle hat dafür, ja, ist und wenn das nicht okay wehtut, ja, kannst du ja machen, aber ja so. Das ist doch bescheuert. Ja, aber ich mache halt, das ist halt auch kein Spiel vom Spiel wert halt. Ja, das ist halt. Vor allen Dingen gerade bei Final Fight, ich verstehe das nicht. Final Fight, dann kauf doch einfach für 50 Euro meinetwegen das japanische Modul. Die Story ist doch da vollkommen irrelevant und zocken kannst du eh. Darum geht's ja. Ja, du musst das paar Modul haben, ne, genau. Wie gesagt, die Sammler der Actionfiguren achten auf die Karte und ja, ja. Dann ist halt das Ding so. Der ist ja bei vielen Sachen so. Aber ne? Ich meine, du hast ja so eine Faustregel, Stridi, du sagst ja, du gibst grundsätzlich ungern mehr Geld für ein Spiel aus, als das mal gekostet hat. Als der Neupreis. Richtig, als der ursprüngliche Neupreis. Ich habe heute auch einen Titel gekauft, der war teurer. Also wo ich wirklich viel mehr Geld für ausgegeben habe. Normalerweise gehe ich auf Börsen und mache so irgendwas so bis maximal 20, 30 Euro. Vielleicht mal 40 für einen Titel, den ich wirklich lange suche und der halt auch wert ist. Aber eigentlich nicht mehr. Normalerweise mache ich Schnäppchen auf Börsen. Ne? Ja. Und kaufe eher kleinere Titel, von denen ich weiß, da freue ich mich drüber, wenn ich die spiele. Und dann kosten die halt 5 bis 10 Euro oder 15 meinetwegen oder meinetwegen auch 20. Aber dann ist das halt, was ich auf jeden Fall spiele und was ich mir gerne in die Sammlung stelle. Aber ich brauche nicht dann irgendwie 80 Euro für was ausgeben. Heute habe ich ein Spiel gekauft für 55 Euro. Ja gut, das ist aber auch so ein ganz abgespaceter, limitierter, was uns gerade aufgeklärt. Genau. Shoot'em-up-Geschichte für den Dreamcast. Richtig, Shoot'em-ups auf der Dreamcast sind generell teurer. Ist sehr spät im Zyklus rausgekommen, 2007. Davon gab es nur eine kleine Auflage. Normalerweise geht es für mindestens 20, 30 Euro mehr weg. Ich habe mich mega gefreut, das für den Preis zu kriegen. Und mehr hätte das früher auch nicht. Ich glaube, als es rauskam, hat es ungefähr 50, 60 Euro gekostet, meine ich. Ja. Aber das ist auch ein super Ding. Und deswegen habe ich mich gefreut. Dann bin zufrieden. Ich da bereit für, ja, das zu zahlen. Ja, ja, klar. Du bist zufrieden, der Verkäufer ist zufrieden, win-win. Ja. Und vor allen Dingen, du spielst das Spiel ja auch. Wenn ich genau. Jetzt ein Final Fight auf jeden Fall für 1.300 Euro kaufe, dann werde ich halt ja nicht aufmachen und spielen. Das war nicht sealed. Ach, das war gar nicht, das war nicht okay. Mal sealed. Weißt du, unsealed. Ja, genau. Hatte nicht das Seal of Approval. War unsealed. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich kaufe mir dann ein Spiel für, also ein Sealed Game, die sind ja generell immer so scheiße teuer. Und die stelle ich mir dann wirklich ja nur in die Vitrine. So, dann habe ich ja eigentlich gar nichts von dem Spiel, außer dass ich sagen kann, ich habe nie genau ein neues Spiel da stehen. Aber wir haben ja gerade auch noch mal so ein bisschen gequasselt, wenn man so die Jungs alle, so die ganzen Sammler verfolgt, die wollen ja alle gerne Mint haben. Ja. Ich bin ja persönlich, also wenn ich jetzt zwei Spiele da liegen habe. Ich habe jetzt zweimal, was weiß ich, ein Mega Man da liegen und das eine ist Min und das andere ist ein bisschen abgerockt und es kostet beides das gleiche. Dann brauchen wir uns nicht unterhalten, ja, was ich dann nehme. Ja. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt und da bin ich auch ganz bei dir, wenn das ein bisschen Geschichte hat, wenn das ein bisschen abgerockt ist, wenn da noch ein geiler Aufkleber drauf ist von Läden, die es seit 15 Jahren nicht mehr gibt irgendwie, ja. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde auch und wenn ich jetzt wenn du hinten die Anleitung durchblätterst, dann hat irgendeiner irgendwelche Codes reingeschrieben. Ja, voll geil. Oder so eine Kitzen irgendwie. Ja, im dritten so Raum, da ist in der dem Schlüssel. Level, ja. Wie geil ist das denn? Da hat sich irgendjemand Gedanken gemacht und hat da was reingeschrieben. Ja, das war irgendein Kind mal. Genau. Ja. Dann denkst du so, wer war Arne Piepke? Ja, google doch mal. Ja, hat der Typ, so, hat er das gekauft, als er rauskam, ist er mit seiner Mama in den Laden gegangen und sagt, genau, das Ding will ich haben. Ja, richtig. Und das finde ich total schön. Finde ich total. Ich habe aber so der paar, Gedanke dahinter. Ich habe ja so ein paar Actionfiguren zu Hause, auch in OVP, da steht halt auch irgendwie noch $5 drauf aus irgendwelchen Ami-Läden und so. Da denke ich auch mal, guck mal krass, wie die immer im Preis gefallen sind. Mehr sind die so teuer und so. Also ich finde das wirklich, mich stört das persönlich nicht. Nee, ja, mich auch nicht, im Gegenteil. So Sachen mit Geschichte. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist natürlich auch ein guter Indiz dafür, dann hast du mich ja drauf gemacht, dass das eben keine Repro ist. Richtig. Ja, ja, genau. Also wird kein Alkauf-Aufkleber fälschen. Fake Oldschool Alkauf- oder Horten-Aufkleber, den machst du so. Genau so und mit altem Druck und alter Font und alles, ne? Das ist ja Quatsch. Also ich meine, könnte man theoretisch machen, wer weiß, wo es noch hinführt, ne? Diese Sammelwut, dass man das vielleicht macht, aber ich kann mir nicht vorstellen, keine Ahnung. Also gut zugeschlagen, voll. Zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Nächstes Jahr wieder Munterbau? Munterbau immer wieder. Okay, und jetzt haben wir ja dann quasi noch hier unseren Fahrer. Mr. Strelangier. Genau. Der hat auch gut zugeschlagen. Ja, ich habe echt zugeschlagen auf jeden Fall. Was gab es denn bei dir? Ich habe heute, glaube ich, ohne Flachs, ich habe heute, glaube ich, den größten und ich muss auch zugeben, teuersten Haul meiner Retro-Börsenzeit, die ich jetzt seit 11 Jahren oder so habe. Abgefeiert irgendwie. Ich habe richtig tolle Sachen gekauft. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, wonach ich Ausschau gehalten habe. Zwei Sachen habe ich, glaube ich, auch von der Liste gefunden. Oder ich glaube, vielleicht war es nur eine Sache. Von wie vielen Sachen, die du gekauft hast? 15 oder was? Ja, so ungefähr. Listen machen schon Sinn, ne? Ich kann ja mal checken. Also ich aber ich habe 9 Gameboy-Spiele von meiner Liste heute gefunden. Okay. Ja gut, du bist aber auch sehr, sehr konsequent. Du hast heute gar nichts anderes gekauft. Nichts für NES, Super Nintendo, PlayStation, weiß ich. Ein PlayStation spielen, Hattest du dich denn mit den Preisen schlau gemacht vorher? Ja, ja. Ah, das ist echt gut, ne? Das musst du machen. Musst ja, Preise hatte ich wissen. Ja auch, aber ich hatte dann, man will ja auch jetzt Liste nicht so weit... Machen, Preise wissen. Ja, aber ich man will ja jetzt auch nicht so weit gefahren sein und mit leeren Taschen nach Hause. Nein, natürlich nicht. Oh, doof. Da also man um 1, 2 Euro plus minus hätte ich jetzt auch nichts gegeben. Aber ich habe ja seit der letzten Börse zu dir schon gesagt, ich bin jetzt aktuell auf dem Gamer-Trip, will nur Gamer-Sachen kaufen. Und daran habe ich mich jetzt auch echt hart gehalten, bis auf die zwei kleinen Titel. Bei mir ist halt der NES-Trip und bei dir ist halt so der... Alles. Ist halt doof, weil ich bin halt total unorganisiert, was das angeht, weil ich halt für alle möglichen Konsolen sammeln. Und wenn ich mir das... Also, ich sag mal so, ich habe halt für jede Konsole noch so eine Handvoll Titel, die ich einfach gerne hätte. Hm. Und wenn mir dann was in die Hände fällt, dann ist gut. Ja, aber du bist ja auch so ein Sammler, du sammelst ja auch nicht jeden Crap. Nee, überhaupt nicht. Da gibt es ja auch Leute, die einfach ich sammle nur Spiele, die ich auch spiele. Jeden ja, Scheiß das ist halt mitnehmen. Auch so eine Sache. Ne? Wenn du in Fullzeit hast, hast du halt auch, sagen das wir mal, so viel Schrott. 60% also, Schrott wollte ich gerade sagen, also gerade bei den Konsolen. Also NES Fullzeit, da ist viel Scheiße dabei. Ja, und aber da ist noch auch viel, viel weniger Schrott bei, als jetzt zum Beispiel bei einer Wii oder einem DS. Ja, überleg mal, so wie viel Shovelware du da hast. Ja, bei DS die hast du ja schon 17 Pony-Reiterhof-Games. Ja, genau, die ganzen Reitspiele. Dann hast du jetzt und irgendwelche Englisch-Trainer, dann hast du irgendein so scheiß Kochstudio. Ja, Nicht-Raucher-Coach. Wie ist das nochmal? Dieses Gehirn-Jogging in allen möglichen... Und Gehirn-Jogging ist noch ein gutes Spiel. Also ist noch ein gutes Produkt, sag ich mal. Ne? Du hast halt so viel Trash dabei. Das gibt's gar nicht. Ey. Jetzt haben wir den aber jetzt haben wir den unterbrochen. Jetzt genau. Erzähl doch mal auf, wann hast du gekauft? Also, ich habe mir Tomb Raider 1 gekauft. Habe ich noch nicht besessen im Original, ja. Spitzbrust. Polygon-Spitzbrust? Ja. Unheimlich geiles Game. Ja, tolles Spiel. Geliebt. Natürlich, absolut. Gerade der erste und zweite sind eigentlich immer noch meine liebsten Tomb Raider-Teile. Den ersten Teil gekauft für 3 Euro, habe ich mich gefreut. Ist gut, ne? Dann habe ich... ich muss das alles zusammenkriegen. Ich habe echt ein bisschen zugeschlagen. Also den Titel, den wir gerade schon angesprochen haben, für ein bisschen mehr, für 55, habe ich halt Trigger Heart Exelica gekauft für die Dreamcast, aber in sehr gutem Zustand. Der Verkäufer sagte, das Cover sei ein bisschen sun-gefaded. Hatte ich auch so den Eindruck, aber du meintest... Ja, aber der Dreamcast-Logo war noch richtig. Ich fand es überhaupt nicht so schlimm. Ich weiß, dass das Cover ein bisschen... Also eigentlich, keine Ahnung, ich war zufrieden damit. Aber der Preis mir kam es nicht so vor. Gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt ein bisschen sunfaded so, dann ist der Preis doch immer trotzdem noch voll super. Oder? Dann fand ich den immer noch gut, deutlich deutlich teurer weg, ne? Ja, normalerweise so zwischen 70 und 90 musst du dafür bezahlen. Aber das ist ja auch so, das war ja der Typ, der auch viel Japano-Games hatte. Der so, hatte ne? fast nur Japano-Games. So, da habe ich nämlich auch gekauft für PSP, Hatsune Miku Extended, also Project Diva Extended für die PSP. Japanische Version ist quasi eine updatete Version vom ersten Hatsune Miku. Das ist ja so ein Songs drauf, glaube ich. Genau, ein paar mehr Songs drauf. Ist ja so ein Rhythmusspiel mit dieser Vocaloid-Persona. Diese Hatsune Miku ist ja eine Sängerin quasi aus Japan, die es nicht gibt. Das ist völlig verrückt. Das ist einfach nur ein Computerprogramm. Die Stimme, die hat niemand selber eingesungen. Die ist einfach generiert, die Stimme. Und da haben die eine Sängerin draus gemacht. Die tritt auf. Als Hologramm. Ja, ja, ja. Da gehen Leute hin. Sind die richtig verrückt danach. Die geht richtig ab. Ja. Ja, und ich mag aber einfach die Musik in den Spielen. Ich hab einen Project Diva-Spiel für die PS3. Ich mag die Musik und es ist halt ein Rhythmusspiel, also was für mich. Cool. Hab mich gefreut, 10 Euro, auch bei dem gleichen Typen von Triggerheart. Also sehr cool. Dann habe ich mir noch auch ein Spiel, was ich schon ewig auf der Liste habe. Nightmare Creatures für die PS1. 19 Euro, sehr guter Kurs, fand ich auch in Ordnung. Gut erhalten, Disc super erhalten, also habe mich auch sehr gefreut. Hammer-Spiel. Cooles Spiel, genau, habe ich auch früher als Jugendlicher irgendwie gespielt. Schweinegruselig. Ja, ganz schön creepy. Düster, creepy. Leider manchmal die Kamera ist ein bisschen scheiße bei dem Spiel. Ja, das war halt so dieses, ja. Aber an sich echt creepy und cool. Dann würde ich auch noch gerne. Das ist so ein bisschen viktorianisch mit so einem Monster an, so düster an, richtig cool. Ja, so ein Bloodborne-Vorläufer so ein bisschen. So ja, fast schon, ne? Du bist da mit der Sense dran. Auf einer Demo, du kannst dich zerschnetzeln nach allen Regeln. Ja, aber ehrlich, ja. Sehr schön. Der Kollege, wo ich Triggerheart Exilica geholt habe, der hatte auch ein original verschweißtes Dreamcast Nightmare Creatures 2 für nur 50 Euro. Das war eigentlich unschlagbar. Aber ich habe gedacht, wenn du das jetzt kaufst, dann packst du es nicht aus und dann, was soll das? Ja, ich sammle kein Ziel, ja, also halt lass genau. Ich. Ne? Und dann woanders habe ich Nightmare Creatures 2 auch für 45 dann gesehen. Das sah aber nicht mehr so gut aus. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, findest du irgendwann nochmal günstiger. So, was habe ich noch gekauft? Sonic 3 fürs Mega Drive. Sonic the Hedgehog 3 habe ich noch nicht gehabt. Fehlt mir noch. Sehr guter Zustand für 22 Euro. Habe ich mich sehr gefreut. Ja. Top-Titel. Sagst du nichts. Hast du auch mit Knuckles und so, ne? Ich weiß gar nicht. Habe ich ja noch nie gespielt. Ja. Sehr nee, schön. Sonic und Knuckles gab es nochmal separat. Ich weiß aber nicht. Wurde nicht auch auf? Wurde Knuckles eingeführt bei Sonic 3? Ich glaube, ja. Ja? Sehr schön. Aber für meine Sonic-Sammlung auf jeden Fall schön. Oldschool. Was habe ich noch geholt? Ich habe mir zwei Saturn-Spiele geholt. Einmal Resident Evil 1 US-Version. Hatte ich noch nicht. Hatte ich nur PAL. Für den Saturn und einmal Robotron. Das ist so ein, ich weiß nicht, kennt ihr das? Da musst du so Roboter zusammenstellen. Das ist so wie Robo Wars. Da gibt es ja auch im Fernsehen. Ja, okay. Ne? Ja, ja. Kannst du so Roboter zusammenstellen: Torso, Arme, Waffen, Kopf, irgendwie Antriebsart und genau. Und dann hast du überall so Werte und dann stellst du ihn zusammen und dann kämpfst du gegeneinander. Ziemlich witzig. Macht echt Bock zusammen. Kann man zu zweit spielen, ist cool. Jetzt nochmal bezüglich Resident Evil ganz kurz. Vielleicht wundert sich ja jetzt der ein oder andere, warum kauft er sich die US-Version und so. Vielleicht nochmal kurz so ein Input. Was ist mit Resident Evil und mit dir los? Was stimmt da nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Ja, dann wissen die Hörer ja nicht. Ja, vielleicht per se nicht. Ich bin ein ziemlicher Resident Evil Fan, auf jeden Fall. Ich liebe Resident Evil 1 und 2 ganz, ganz hart. Ganz große Liebe für die beiden Teile. Die haben mich absolut geprägt in meiner Vorliebe für alles, was mit Horror zu tun hat. Ich habe als 14-Jähriger Resident Evil 1 zum ersten Mal gespielt. Meine Mama war nicht zu Hause. Die ist aus gewesen an dem Abend. Und ich so, ja, ja, cool, ich zock einfach ein bisschen. Und dann hat sich die PlayStation ausgeliehen vom Kumpel. Ich habe Resident Evil 1 gespielt. Ich habe mir in die Hosen gemacht. Und trotzdem, also ich bin wirklich, ich konnte nicht einpennen. Alles volle Programm so, ne? Ich war 14. Aber offensichtlich war ich damals schon noch ziemlich schreckhaft. Ja, das ist ja auch gruselig gewesen. Das ist mega gruselig. Also ich will das heute nicht in den dunklen Raum abends. Muss ich dann auch nicht unbedingt vorm Schlafen gehen. Wenn der Zombie sich so umdreht am Anfang. Ich habe so oft inzwischen durchgespielt in meinem Leben. Es gruselt mich nicht mehr, aber die Atmosphäre packt mich trotzdem immer. Also ich muss sagen, das ist aber ein Herzensgame für mich. Aber du kannst dann auch so oft, du willst durchspielen, in der einen Szene, wo du durch den Flur läufst und diese beschissenen Hunde immer reinspringen, ja. Ich erschrecke mich, ich weiß, ja. Wie die kommen, ich erschrecke mich immer Beste wieder. Beste Szene, absolut geil. Ja. Bester Jumpscare aller Zeiten. Und das Ding bei dir ist ja, jetzt nochmal so unterm Strich für die Hörer zusammenzufassen, du bist also auch... Du hast dir die Mission vorgenommen, alle Resident Evil Teile, die es so gibt, für alle Konsolen zusammenzukriegen. Nicht ganz, nein. Nicht, ganz? Nicht alle Teile, weil es gibt auch viel Resident Evil Crap. Ja, oder, Entschuldigung. Ich versuche jeden Teil einmal zu besitzen wenigstens, um irgendwann mal ein komplettes Resident Evil Set zu haben. Aber bei 1, 2 und 3 bin ich ja so nerdy drauf, dass ich von diesen drei Spielen möchte ich eigentlich alle existierenden Versionen haben. Das heißt... japanische Version, US-Version, Platin Editions, Director's Cuts, Remakes, Ports und so weiter. Also, ja, da bin ich schon hinterher. Und da konnte ich heute mit Resident Evil 1 für den Saturn als US-Version mal wieder updaten, genau. Und außerdem habe ich den Typen um 50% runtergehandelt gekriegt. Wahnsinn. Das war krass, weil das Cover ein bisschen, krass. Das war schon mal, ist schon mal nass geworden, das Cover, das sah nicht mehr so toll aus, aber jetzt war auch nicht total kaputt. Ein bisschen hat halt einen leichten Wasserschaden meinte. Und er sagte dann, ja komm, nimm mit. Ja, aber du warst auch perplex, damit hast du nicht gerechnet. Nee. Also ich habe dich gesehen, ich habe ne, wie du dann sagtest, ja komm, irgendwie, also du bist 50% und dann okay, machen wir. Ja. Okay, ehrlich, ja dann hier, zack, war das Geld da. Ich habe nicht damit gerechnet, weil der Typ, bei dem wir das gekauft haben, der hat ja eine Wahnsinnssammlung. Der hat ja ein Wahnsinnsrepertoire an den teuersten Spielen. Der hatte Hagane da, der hatte... zweimal Shadowrun. Ja. Shadowrun ist bestimmt auch teuer. Der hatte, glaube ich, auch Mega Man X oder so. Ja, der hatte die Big Boxen da stehen. Ja, der hatte viel teures Zeug. Castlevania, ja. Vampire's Kiss, lose allerdings. Ich habe den auch schon mit anderen Spielen. Der hat Super Mario RPG für Super Nintendo. Stimmt, ja. Also, ne? Ja. Hammer. Brüller-Spiele. Und ich glaube, irgendwann stand ich mal an der Börse woanders bei dem am Stand. Jemand hat nach einem Preis gefragt. Ich so, boah, leck mich, ne? Der hat auch einen Panzer Dragoon Saga, hat der auch da gehabt. Der hatte auch übrigens... Brauchst nicht fragen, habe ich schon Mario gedacht. Mario Basler, ne? Soccer, jetzt geht's los. Oh, okay. Witzigerweise haben wir gefragt, wie teuer das ist. Das Spiel ist anscheinend auch relativ selten und kostet etwa 50 Euro für ein Fußballspiel von Mario Basler. Ach du Schande. Wer will das denn spielen? Das verliert er heute nicht mehr in der Stunde, der Mario Basler. Naja, jedenfalls habe ich mich gefreut. Und jetzt, wo ich einmal mit dem krass gehandelt habe, bin ich auf der nächsten Börse definitiv bereit, da mal wieder zu kaufen. Und der war ja bei, in Ordnung. Du hast ja bei dem auch... Ja, der war total nett. Wir haben so rumgewitzelt, Blödsinn gemacht und der war total nett. Also ich hab bei ihm ja... Hab's nicht erwartet. ...das Roller Games gekauft und das Double Dragon 3. Bei Double, glaub, wir haben alle bei dem gekauft, ja, ne? Bei Double Dragon 3 war ich ja, habe ich ja gerade schon gesagt, war ich so dem Irrglauben erlegen, dass das ein 20-Euro-Titel ist. Das scheint nicht mehr so zu sein. Das war, glaube ich, mal so. Das ist ein bisschen... bisschen weniger, aber er ist ja dann zum Beispiel auch bei den Roller Games 5 Euro runter. Ja. Ne, also von 25 auf 20. Das ist ja schon mal ein guter Sprung. So, ne? Gibt auch Leute, die sagen, komm mal, gib mal 23 oder so, ne? Ja. So ein Unsinn. Und das geht also bei eBay auch so für 25, 27 weg. Plus Porto halt noch. Und der Zustand ist schön. Also fair. Mit dem kommt man auch ganz gut schnacken. Ja. Ich bin ja so, ich bin ja jetzt auch wieder ein bisschen auf dem Trödelmarkt unterwegs. Ich bin, glaube ich, da auch noch nicht selbstbewusst oder dreist oder nenne, wie du willst, genug. Vielleicht muss das noch wieder so ein bisschen kommen. Dass man einfach mal, ja, mal sagen. Auf dem Trödel irgendwie dreist sein und nach Preisen irgendwie fragen und so weiter ist nochmal eine andere Nummer, finde ich. Aber auf so einer Börse, da kannst du dir eigentlich zu 90%, 95% sicher sein, dass die alle ihre Preise kennen. Ja. Von daher... Ja, aber ich glaube auch, dass du hast ja auch wirklich so ein paar Exoten gekauft und du bist damit, also mit deiner Sammelleidenschaft auch so ein bisschen Exot, weil ich um jetzt wieder mal die Brücke zu schlagen zu den deutschen Sammlern, die auf YouTube aktiv sind, die sammeln ja auch überwiegend Super Nintendo, NES, Game Boy, solche Geschichten. Also da sind wenige dabei, die sich jetzt in japanischen Shooter irgendwie für die Dreamcast. Ja, das so. Ist halt nischig, ist halt auf jeden du Fall. Halt auch, ich stehe halt auf Weirdo-Titel. Sehr nischig. Ja, richtig. Ne? Ich und dann sind oft Titel, die bleiben dann liegen. Ja. Ja, stimmt. Also bei Trigger hatte ich Exilica, ich habe es gesehen, aber da war ich noch relativ früh noch in der Börse drin und normalerweise gehe ich nicht beim ersten Durchgehen schon hin und kaufe teure Titel, nee, weil ich gedacht habe, vielleicht finde ich später was anderes. Hätte ich jetzt den Resident Evil 2 fürs N64 OVP für 60 Euro gesehen und ich hätte dann vorher mir was anderes gekauft, ich hätte das Geld nicht mehr gehabt, ich mir vielleicht von euch was geliehen, aber ich hätte mich dann geärgert. Und, oder Zustände halt auch. Also, ja, ich hätte dann auch Zustände gekriegt, auf jeden Fall. Nein, vielleicht siehst du ja halt auch mal beim ersten Durchgang ein Spiel nochmal kaufst du und dann siehst du es besser für den gleichen Preis, aber dann halt ärgerst du dich Zustand auch. Ja, genau, richtig. Ne? Nee, ganz genau so ist das. Und ich war froh, als es dann noch hatte. Und er sagte, boah, Gott sei Dank bin ich das jetzt endlich los. Ich habe das schon mehrfach auf der Börse dabei gehabt. Ja, offensichtlich ist das also irgendwie auch ganz schön nischig. Ja, das sind die Sachen, die bleiben liegen. Die nischigen Sachen und halt die super, super teuren Sachen. Weil jetzt, wenn ich jetzt noch einen Radiojig kriegen würde für die Dreamcast, ich kann den Titel nicht aussprechen. R-A-D-I-R-G-Y. Radiojig. Total weird. Außer ein Shooter hätte ich auch gerne noch gleicher Zeitraum, wenn einer von den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht eins übrig hat. Hit me up! Ja, was habe ich noch gekauft? Ich habe noch gekauft beim Wolfsoft, glaube ich. Habe ich noch Buggy Heat für die Dreamcast geholt. Da hat mich der Luke Likes Games letztens noch drauf gebracht. Das hat er bei Instagram irgendwie angepriesen, das wäre so gut. Das hatte ich noch nicht. Und ich hatte tatsächlich auf meiner Liste stehen PAL Dreamcast Games. Also habe ich da eins abgehakt. Und noch für den Saturn auch. Ich habe drei Saturn-Spiele heute gekauft. Geil. Cool. Battle Arena Toshinden Remix. Mega geil. Ja. Da lade ich mich jetzt auch schon mal einfach selber ein. Gerne. Zum Battle Arena zu schinden und auch zum, wie auch immer das Spiel jetzt nochmal heißt, Shoot'em Up spielen. Triggerhard, ja. Triggerhard. Triggerhard. Das ja, sieht auch sehr nach Bullet Hell aus. Ja, voll, voll. Ist von, von wem ist denn das? Boah, kann ich gar nicht sagen gerade. Ist es von... Ich würde nur irgendwas Falsches sagen, jetzt will ich jetzt eine Firma nennen. Bei Battle Royale Toshinden ist der Fall, er hatte das auch für die PS1 da und mein Nostalgieherz sagt, spiel es auf der PS1, aber mein Gamer sagt, der Gamer in mir sagt, spiel es auf dem Saturn, weil ich das Saturn-Pad für Fighting Games viel, viel geeigneter finde. Also habe ich mir das für den Saturn geholt, bin da sehr zufrieden mit. Und jetzt muss ich ein bisschen schärfer überlegen, was habe ich denn noch gekauft? Du hast auch nichts für den Gameboy gekauft, ne? Nein, du hast für den Kollegen das GBA-Spiel noch geholt und unten dann aber noch was dazu. Unten links in dem Raum. Den GBA-Titel. Da habe ich noch, da habe ich noch Lost Vikings für den GBA geholt. Ja, aber noch. Aber halt für einen Kumpel. Ja, aber irgendeinen Titel hast du dazu noch geholt. Ja, das war Robotron, den hatte ich gerade schon genannt. Ach, das war Robotron, genau. Okay. Ja. War Höhlen, ach so, mitgenommen? Ich habe noch. Nee, Höhlen habe ich leider nicht mehr gekriegt. Hatte keine Super Nintendo Höhlen mehr. Ich habe aber noch mir gekauft Operation Raccoon City, Resident Evil für die für die Xbox 360. Ah, jo. Ja, für 6 Euro. Hast du Bioshock schon gesagt? Bioshock 2 habe ich mir auch für 2 Euro gekauft, weil mein Kumpel Hünker, Shoutout, falls er das jetzt hört, der hat mir letztens mal einen Stapel Games gegeben und hat gesagt, Dennis, ich kann da nichts mehr mit anfangen, bitteschön. Und würdest du die auch gerne. Ja, ne? Ja. Ey, immer wenn ich Sachen geschenkt kriege, ich biete euch immer das an, was ich nicht mehr brauche. Und ihr wollt das manchmal haben und manchmal nicht. Also, ich habe schon ein, zwei Spiele genommen. Ja, gut. Schon, ne? Ja. Der hat mir nämlich unter anderem geschenkt die Bioshock 2 Collector's Edition für die PS3. Mhm. Nicht die fette Limited Edition mit dem LP-Soundtrack dabei und dem fetten Artbook, aber so in so einem Pappschuber mit einem kleinen Artbook dabei. Mhm. So, und da drin ist aber als Disc Assassin's Creed 2 drin gewesen. Oh, Kotz. Ja, genau. Erstens Wirk und Kotz. Zweitens, obwohl Teil 2 geht noch einigermaßen klar. Ja, Teil 1 schon. Man ist aber satt jetzt auch. Man ist einfach satt von der Serie. Ich mag die halt auch einfach nicht. Aber ich wollte halt dann den Bioshock-Teil jetzt komplett haben. Und jetzt habe ich für 2 Euro eine Bioshock-Disc, die ich jetzt da reintun kann. Dann habe ich die Collectors dafür für die Sammlung voll. Kann ich mir in den Schrank stellen, weil ich ja Bioshock-Fan bin. Finde ich dann gut. Und dann habe ich jetzt eine lose Assassin's Creed Disc und eine lose leere Bioshock 2 Hülle. Also falls jemand da Bedarf dran hat, hit me up! What want you more? Ja, ganz genau. Hä? Ja. Du hast noch Wario Land bekommen von mir heute. Wario Land habe ich noch bekommen. Stimmt. Ja, das habe ich ja nicht. Und ich habe von dir noch eine OVP transparent blaue, noch unausgepackte Dreamcast Visual Memory Unit gekriegt. Ja. Auch sehr geil. Und Wario Land, genau, es war ja quasi deine Channel-Spende. Channel-Spende, ja. Channel-Spende. In etwas abgerockt, aber für die OVP, die ich gefunden habe, für irgendwie ein paar Euros auf dem Trödel. Ja, sehr geil. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe noch 2-3 Titel mehr gekauft. Ich bin gerade echt ein bisschen durch den Wind. Wir können das ja nachliefern dann. Wir können ja gleich mal in den Kofferraum gucken. Ja. Weil das war auch wirklich viel bei dir, ne? Wir können hier auch gleich einfach mal einen Cut machen, weil wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen durch. Wir haben jetzt unsere Sammelsurien, die wir irgendwie heute erworben haben, aufgezählt, haben uns ein bisschen darüber unterhalten, dass die Börse sehr schön war. Ja. Vielen Dank, Montabaur, süßes kleines Städtchen, für diese nette Börse. Danke an die lieben Händler, die da waren, Händlerinnen, weil ihr einfach fairere Preise als im Ruhrgebiet aufruft. Das fand ich geil. Hab mich sehr gefreut, weil es einfach herzlicher war. Ne? Also, ja, gut. Ich muss da jetzt einfach nochmal ja, wir können jetzt noch auf ein paar dumme Sachen auch eingehen. Also, ja, stimmt. Ich muss darauf, also man muss sagen, 499 für ein Wily Wars, gut, das sieht man immer öfter, oder für ein Demon's Crest oder so, ne? Aber ganz ehrlich, wir haben uns ja getrennt irgendwie, oder wir sind getrennt worden, wie auch immer, und dann kamst du ja zu mir ganz aufgeregt und hast gesagt, Bucky, da oben ist ein Bucky O'Hare. Genau, weil du vorhin noch gesagt hast, als wir hingefahren sind, Bucky O'Hare für NES würde ich noch nehmen. Und wenn ich es für 40 Euro gefunden hätte, hätte ich es mitgenommen. Das günstigste lose Modul, was ich gefunden habe, war 55. Das ist mir too much. Dann brauche ich auch nicht handeln, dann kann ich aber eBay mal gucken, ob ich es schnapp. Und oben stand halt eins in sehr, sehr, sehr, sehr abgerockter OVP. Die Anleitung war im Grunde nicht mehr... Das waren eigentlich war fast mehr, nur lose Seiten. Lose Blätter, aber sie war trotzdem komplett theoretisch. Ja, weiß ich gar nicht, habe ich nicht geguckt. Okay, habe ich auch nicht drauf geachtet, sah aber so aus. Ja. Und sehr abgerockt. Also sehr abgegriffen, Dellen, Beulen, Schramm, alles. Also Modul mit Aufkleber. Genau. Das war so ein Aufkleber genau, auf dem Modulaufkleber drauf. Das war so ein ehemaliger Videothekenaufkleber auf dem Modulaufkleber und es sah echt so aus. Die Also der klebte da schon irgendwie 25 Jahre oder keine Ahnung. Die waren zu einem geworden. Ja. Und drauf stand irgendwie auf der OVP auch mal mit, ich glaube mit grünem oder mit blauem Edding 30 Euro. Aber auf so einem ganz kleinen Aufkleberchen. Zum Glück nicht auf der OVP. Das war ein kleiner Aufkleber, den hätte man vielleicht noch weggekriegt. Und da stand 30 drauf. Genau, und dann bin ich hoch, ne? Du hast mir das ja gezeigt. Ich habe es gesehen, habe gedacht, boah, Backier, für 30 Euro OVP, egal wie die aussieht, super Preis. Der Typ hat sich auch einfach nicht intelligent angestellt. Also erstmal war da irgendeine Sprachbarriere. Ich weiß nicht, ob der Engländer war, also keine Ahnung. Aber der Ich würde jetzt, wir müssen nicht über Nationalitäten reden. Nein, es geht einfach nur darum, dass er auch ein bisschen Probleme hatte, sich mir verständlich zu machen. Also weißt du, so. Ja, er hat sich ein bisschen verzettelt beim Reden, der hat sich missverständlich ausgedrückt. Irgendwie so. Weil ich erst was anderes verstanden habe, aber der wollte davon. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Preis. Und er meint auch so, ja und so, und dann wollte ich es dann nehmen. Und dann sagt er, ja, ich habe es bei eBay in dem Zustand, da geht es schon für 100 weg. Da habe ich so gedacht, auf gar keinen Fall. Nee, nicht in dem abgeschronzten Zustand. In dem Zustand geht es nicht. Und er wollte dann 60 sehen. Und hat dann auch ganz selbstverständlich gesagt, und mein Preis 60 ist ja gut. Und wir konnten ja gar nicht wissen, dass es 60 war, weil da hatten wir ja gar nicht drüber gesprochen. Es stand ja 30 drauf. Ich habe auch gesagt, ja, aber da steht doch 30 drauf. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist nicht mein Preis. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, sorry, aber das steht halt da drauf. Dann muss ich doch davon ausgehen, dass das der Preis ist. Vor allem, da ist ja auch irgendwie... Das muss ich überkleben oder muss zumindest einen anderen Aufkleber drauf machen. Das war kein aufgedrückter alter Karstadtpreis. Nein. Mein Standard war halt so, selbst mit Edding auf diesem kleinen Zettel drauf. Ja, und dann gehe ich davon aus, dass das sein Preis ist. Wir hatten halt noch nie gesprochen und er sagte so selbstverständlich, ja, 60 Euro ist gut. Und ich stelle die Behauptung auf, 60 Euro war für den Zustand auf gar keinen auch Fall nicht gut. Nee. So. Ne? Das Modul war nämlich, also bevor ich mir das dann hole ich mir das lieber für 40 lose, dann habe ich wenigstens ein schönes Modul. Ne? Aber der Zustand, also 30 Euro hätte ich ihm gegeben und ich bin ganz ehrlich, hätte er am liebsten gesagt, komm, mach mal 25. Wie sich der war schon abgesanzt. Ja. Und das sah wirklich nicht gut aus. War er noch so ein bisschen beleidigt, hätte ich das Gefühl. So, ne? Also wir so meinen, ja, aber es steht halt drauf, dann kümmere dich, dann mach ein anderes Schild drüber. Das ist eigentlich so. deine Bringschuld. So, ne? Also das können wir doch nicht. Und du meintest doch noch zu ihm, woher sollen wir denn wissen, was dein Preis ist, wenn da ein anderer draufsteht? Ja. Wir sind ja unheimlich clevere Typen so, aber wenn man so Gedanken lesen. Gedanken lesen kann ich noch nicht. Nee, das können wir halt noch nicht. Übel. Da habe ich auch, also ich habe mich nicht geärgert, aber da habe ich auch gedacht, ja, dann schleppst halt blöd, von mir aus noch 70 Börsen mit so von mir. Ja, aus. Ganz genau. Da wirst du niemals los. Wir sind jetzt nach unserer Fahrt aus Montabaur nach Köln angekommen. Yay. Und werden uns dort jetzt nochmal in einem Retro-Shop, ich glaube, der heißt Retro-Spiel, ich werde es gleich nochmal korrigieren, vergnügen. Und danach werden wir nochmal gucken, ob wir euch erzählen, ob wir da nochmal was gefunden haben. Jo. Und dann geht's für uns nämlich abends zum Rockstar. Und dann können wir ja theoretisch auch nochmal kurz erzählen, wie wir das gefunden haben. Jo. Und das würde dann die Podcast-Episode konkludieren und mein abschließen. Gott. Ja, ist Hammer, der Typ, ne? Wahnsinn, bist du Deutschstudent, richtiger Deutschstudent. Leck mich im Arsch. Hashtag Deutsch studieren. Ja. Hashtag also, Ehrenmann. Du sprichst wie ein richtiger... Wie ein Ehrenmann. Ich wollte sagen, du sprichst richtig wie ein Tobias. Ich bin so ein Tobias richtiger... Ehrenmann. Aber Professor Tobias. Ja. Ehrenmann. Von daher, machen wir jetzt hier einen kleinen Cut und dann geht's gleich weiter. Hallo zusammen bei Pixel und Plastik, Zock hart. Wir sind zurück. Ich bin ein kleines bisschen angeheisert. Kann man vielleicht hören, ich mache Musik aus. Ja. Wir waren gerade beim Rockstar auf dem letzten Konzert seiner Wütendes Komplexe Kind Tour 2018. Und das war sehr schön. Vorher waren wir noch unterwegs in Köln. Köln. Im Retro-Spiel. Genau. Witzigerweise, als wir angekommen sind, also ne, Köln-Retro-Spiel ist ein Gamerladen einfach. Mit Videogames, sehr schön eingerichtet, sehr schöne Raritäten, sehr, sehr gute Qualität, also richtig geleckte Spiele, Complete in Box, Mint. Leck mich am Arsch. Richtig schön. Absolut seltene Titel. Sehr seltene Sachen. Und wie gesagt, du hast es ja gesagt, Christian. Boah, wie aus, Wahnsinn, der, wie, ne, aus der Vitrine bei Karstadt von ehrlich, vor 20 Jahren. Ehrlich, das als sah aus wie, wäre, wie als, ne? Ob du, ja, als ob du vorm Regal stehst von vor 20, 30 Jahren. Nur Minter-Stuff. Außer, dass wir alle Werte haben jetzt. Ja, deswegen aber leider auch preislich schon. Ja, ja. Leider haben wir da kaum was gekauft. Gepfeffert. Ja, die waren schon teuer. Witzige Anekdote ist ja, dass wir reingekommen sind und dann gesehen haben, dass der Besitzer einfach ein Typ war, der auf der Börse vorher in Montabaur auch vor Ort war. Ja. Der ging doch an uns mit seinen Kisten raus. Der ist quasi mit uns nach Köln gefahren. Ja, genau. Quasi, ja. Der uns dann auch noch erzählt hat, dass er irgendwie leider den super Titel dabei hatte und ganz viele exotische Games, aber einen absolut beschissenen, ja, Verkaufsplatz irgendwie in der obersten Etage unter dem Dach. In der letzten Ecke. In der letzten hintersten Ecke. Ja, so, während blöd, irgendwie, ja, der ein oder andere so ziemlich einen Crab dabei hatte und einfach in der Mitte riesen Tische, ja, hatte, ja, für irgendwie gefühlt 12 PS3 Games. Plus so. Zwei Turtle-Figuren. Jo. Ja, gut. Aber sehr netter Typ so, ne? Ja, der ist nice. Gutes Gespräch. Was ist der? Stabil ist der. Alles stabil. Klar. Das sagen wir nicht mehr. Man ist gut mit ihm ins Gespräch. Ich bleib bei nice übrigens. Ich mach den, ja, stabil, ja. Stabil ist mir irgendwie ist so ein bisschen zu profan. Ist ein Ehrenmann auf jeden Fall. Ein reiner Ehrenmann. Das war ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Ja. Ja, nee, war schön. Ne? Ja. Ja, ich habe zwar schöne Sachen gesehen, aber die waren viel, viel, viel, viel zu teuer. Jo, da waren ein paar ich muss ja sagen, ich habe einen meiner absoluten Holy Grails in der Hand gehalten. Was meine Hand hat leicht gezittert. Ich Von war so ein Erregung. Bisschen, ne? Genau, mein Herz hat kurz ausgesetzt. Ich hatte Resident Evil 2 fürs N64 in OVP. Und dann in der hast Hand. Du gefragt, was soll das kosten? Dann habe ich das Und dann gefragt. Sagte er 179,90. Und das war dann so der Zonk irgendwie, ne? Mann, das war irgendwie der Zonk, der, ja. Der Zonk geht natürlich rein. Schon, ja. Ich habe ein schönes Turtles gekauft für den Game Boy Turtles 3 Radical Rescue. Mit einer ziemlich abgeranzten Hinterpartie, sag ich mal. Das lässt sich auf jeden Fall lösen, das Problem, mit einem billigen Spiel. Mit einem Barbie oder irgendeinem, ja, Scheiß auf Tröde. Dann abgeschraubt und neues Hinterteil draufgesetzt und dann ist das gut für 7,99 für den Turtles Radical Super Rescue. Preis, da kannst du nichts, ja, sagen. Und jetzt habe ich alle drei Turtles Games für den Game Boy. Zumindest lose. OVP werde ich mir die wohl leider nicht, ja, leisten können. Nee, das kann man, glaube ich, so, nicht. Also Retro-Spiel und einmal wild pinkeln später gingen wir in einen geilen Sushi-Laden, ins Green Sushi. Maki Maki Green Sushi. Maki Maki Green einmal Sushi. Kurzer Shoutout. What? Oh Gott, krächzt's. Guter Laden. Ja, richtig mega, schön, wirklich, ich war da jetzt, ich war da heute zum vierten Mal und ich bin jedes Mal begeistert. Es ist einfach ganz fantastisch. Rein veganes Sushi, aber super exquisite Kreation mit coolen, kreativen Zutaten. Mit Liebe gemacht. Sehr viel Liebe, handgemacht. Schöner Laden, schön. Cooler Kellner. Ja, mega super nett. Super lecker. Irgendwie stand auf der Karte, wenn es zu langen Wartezeiten kommt, die habe ich gar nicht so lange empfunden. Nö, ging. War super lecker, coole Stärkung. Und dann ging es ab zu Rockstar ins, wie hieß der Club jetzt nochmal? Club Volta. Volta. Volta gar nicht rein. Volta gar nicht rein, so. Ne? Und, ob da schon mal The Mars Volta gespielt haben? Und, ja, wir kamen rein und es spielte, wie hieß er? Search You. Ganz kurz von meiner Seite aus, ich sag direkt, super nicer Dude, Musik, gar nicht mein Ding. So irgendwie, also war nicht meins. Ja, ich fand den auch nicht so. Ich fand den süß. Ich fand, soundmäßig war schade, dass seine Stimme voll leise war. Ja, der war relativ. Der konnte einen einfach nicht so richtig packen mit seiner Musik, weil der so ein bisschen leise war. Also ich weiß nicht, ob er selber einfach sehr leise gesungen hat oder, also weil er sich vielleicht nicht getraut hat, weiß nicht, erste Tour oder keine Ahnung, ob der schüchtern war oder so, aber kann auch sein, dass der leise abgemischt war und das packt dich halt nicht. Das klingt halt dann wie Konservenmusik. So, ne? Genau. Ich glaube, der Einzige, der die Musik richtig gefühlt hat, war der DJ, der dahinter stand. Ja. Und der hat gut, auf jeden, ja, Fall mit, der war mit Herz dabei. Mit aller Energie mitgeschwurft, ja, und ja, mitgesungen. Trotzdem, Search You, schön, dass du dabei warst. Auf freut jeden mich Fall. Für dich. Super netter Typ. Muss ja nicht immer alles sympathisch. Nein, genau. Kannst ja auch nicht, ne, alles geil. Nein, kann man nicht. Aber der Typ war super nett. So. Ja, auf jeden Fall. Und die Musik hat auf jeden Fall eine Berechtigung. Also der sticht auf jeden Fall heraus aus dem ganzen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Trap, das ist so ein bisschen, Trap, ist so ein bisschen Crow-Light, so habe ich so das Gefühl gehabt. Ja. So, ne? So ein bisschen, eher so ein bisschen melancholisch, Love-Song-mäßig unterwegs. Ja, fand ich hart ist so, ne? Nee, ruhige Musik. Ruhig, chillig so. Und wie gesagt, netter Typ mit einem coolen Reebok-Pullover. Konnten wir entspannt unser erstes Bier genießen. Genau. So ist es, ja. Und danach kam der Mr. Rockstar auf die Bühne. Genau. Und hat eine große Menge Cobblepot gespielt vom neuesten Album. Was ich wirklich sehr, sehr feiere, muss ich sagen. Ich mag die alten Rockstar-Sachen auch. Aber die sind halt Hip-Hop so, ne? Und auch schon immer sehr individuell gewesen. Immer schon richtig, ne? Rockstar hatte seinen Stil. Aber die Cobblepot, die ist halt einfach mit dem Synth-Kram und den Beats, die einfach klingen wie aus Stranger Things und aus den 80ern, ist die so individuell, die Scheibe. Der hat einfach eine neue Musikrichtung erfunden. Im Rap-Genre so. Und das imponiert mir sehr. Und ich finde die Texte stark. Ich finde die Vibes stark auf dem Album. Die sind herzlich, die sind ehrlich. Der Typ ist einfach... Der ist einfach so ein Typ. Ich mag den. Und Max, du hast heute ein schönes, wunderschönes Konzert abgeliefert für deine Fam, für deine Gang. Und das hat Spaß gemacht. So, die Leute haben gepokt und getanzt und gesungen und Hip-Hop-Arme gemacht. Und war schön. Also ihr beide wart ja ziemlich weit vorne nochmal so. Ja, wir hatten Bock. Wir sind der Jeschke nicht, wir gehen immer nach vorne. Und ich stand ein bisschen weiter hinten so, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht auf vielen Hip-Hop-Konzerten so, ne, weil das ja grundsätzlich erstmal nicht so meins ist. Und ich war sehr andächtig und habe mir dazu angeguckt. Und ich war sehr überrascht, weil wir hatten im Auto ja noch ein bisschen heute Rockstar gehört und hatten uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir die etwas in Anführungsstrichen härteren Tracks ein bisschen besser finden. Also Zocken größer ficken oder, ja, ich bin oder auch, ja. Rote Fässer und so. Und ich hatte dann so gedacht, gerade bei den ruhigen Songs, wo er halt weniger rappt, aber so eigentlich viel mehr singt so. Ja, bei Bergen an See zum Beispiel oder hab so. Ich so. Ja, und Astronauten, so habe ich so gedacht, ey, ohne Scheiß, der hat ja eine Wahnsinnsbühnenpräsenz. Ja. Und auch die Stimme hat mir total gut gefallen und auch viel besser als auf Platte. Und ich finde, das waren wirklich, also das war sehr gefühlvoll und ganz tolle Texte. Und ich war sehr überrascht, wie er vor allem die ruhigen Dinger rübergebracht hat. Zusätzlich muss man sagen, waren ja die großen Hits, ob das jetzt Pubertät war und so, ne, also die, so, was weiß ich, Rote Fässer und so. Da war natürlich auch gut Stimmung. So, voll, ja. Also er ist... Ja, klar, King Außenseiter, Superheld. King Außenseiter, gar nicht Pubertät, King Außenseiter, genau. Ja, so, er ist natürlich... Also ich finde, er macht es deutlich besser mit dem Hip-Hop und dem Rap als irgendwie momentan... Als manch anderer, der heute in den Charts ist. 95% der deutschen Rap-Szene im Moment. Okay, Dendemann hat gerade ein neues Album. Ja, Dendemann, also, der gehört, ne? Zu den 5, aber wie gesagt, haben auch genug, ne, Capital Bro und so. Hoffentlich kommt der jetzt nicht, Alter. Doch, der kommt und haut uns. Ja. Baseball-Mats. Und, nee, weißt du, was ich meine? Also, der hat doch eine super Bühnenpräsenz gehabt, der hat sich gut bewegt, der hat coole Ansagen gemacht, ja. Der hat die Menge gut angefeuert. Halt so. Auch witzig und persönlich. Der hat einfach die Leute angesprochen, so, weil es seine Gang ist. Der befüllt halt die Nische für die ganzen Nerds so. Ja. Die anderen ganzen. Das gibt es halt sonst mal, nicht. Rapper, wie du gerade schon sagst, das Capital Bra, so, die wollen halt die große Masse erreichen. Ja, aber die große asoziale Masse. Ja, aber für Rockstar, jetzt kriegen wir auf jeden Fall aufs Maul. Egal. Ich finde Capital Bra richtig gut. Nein, aber Rockstar ist halt in dieser ganzen Hip-Hop-Szene relativ nischig, weil er dieses Gaming-Nerd-Ding abdeckt. Ja. Und aber will halt auch kein Asi-Rapper sein, will halt Songs schreiben, die er auch vertreten kann, sag ich einfach mal. Aber das deckt er ja nicht nur ab, sondern er deckt ja vor allem auch einfach so Kindheitsgefühle ab, erwachsen werden. Genau. Ja, aber einfach das ist alles so das, was der auch erlebt hat. Ne, auch so der Struggle irgendwie. Ich wollte gerade sagen, auch so Scheiße erleben in der Kindheit oder in der Jugend. Ja, genau. Gerade die Jugend. Mit Mädchen überfordert sein, ja. Irgendwie der Außenseiter sein, alleine sein. Ja. Aber das sind Leute ja alles, finden dich scheiße und so. Ey, Sturmfrei, überleg mal, ne? Ja. Das sind aber alles Randthemen im Hip-Hop. So, die bedienen sonst kaum keiner. Keiner singt darüber. Also ich könnte dir keinen aufgepumpten Rapper sagen, der sagt, dass der mal mit Frauen überfordert war. Der wird wahrscheinlich rappen, weil der 5 Frauen auf einmal gebankt hat. Ja, eben. Das sind so Themen, wo die anderen halt sagen, ja. Was bist du für ein Er ist halt einfach ehrlich so. Er sagt einfach, 4 cm mehr habe ich leider nicht so. Aber zu bieten, ja. Aber das ist halt so, wie er ist. Und nicht, ich will die große Masse erreichen. Ich will auch Bin so reich, ich habe so Kohle, guck mein Mercedes, guck mein Koks. So. Das ist doch scheiße. Wir verfolgen ja auch, also wir alle drei verfolgen den ja auch bei Radio Nukular. Das hat er am Ende auch. Verfolgen den so mit so einem Messer in der Hand. Ja, also wir hören uns das ja an so. Ja. Und er hat ja auch am Ende noch gesagt, er ist manchmal so ein bisschen drüber irgendwie und so ein bisschen aggro und schimpft schon mal viel und so. Aber mir war der heute Abend extrem sympathisch. Weißt du, warum er manchmal, also meint es meine keine Ahnung, das vermute ich, aber ich glaube, der ist halt manchmal aggro, einfach weil der ein passionierter Mensch ist. Ja. Der ist halt leidenschaftlich. Und wenn dem irgendwas an seine Leidenschaft pisst, dann pisst den das persönlich an. Ja, aber und dann kann auch ich sehr gut verstehen. Steht. Ja, ja. Wenn du mir jetzt sagst, wie scheiße du Iron Maiden findest, dann werde ich aggressiv, weil ich das nicht kapieren kann, weißt du? Ja. Also lass uns am besten nicht über Iron Maiden reden. Nein, obwohl, also, mögt Iron Maiden, oder? Mögt ihr Iron Maiden? Oh, ist okay. Na gut. Ich sag jetzt, was soll ich jetzt sagen, Alter? Okay, reicht. Du mir hier gedroht hast. Ich wollte schon eine coole Weife noch von zu Hause wechseln, als ob ich jetzt immer gegen Iron Maiden sage. Spinkick Strillionaire, ey, ich hab... Spinkick Strillionaire. Nein, aber... Du meinst wohl Spinkick Strillionaire. Ja, Strilli Vanelli aka Strillionaire. Der Konzert war schon richtig, richtig geil. Sehr schön. Und auch für den Kurs, ne? Hat wirklich auch, ja. Also ja. 22 Euro, 23 Euro ist gezahlt. Ja, ja, genau. 22 Euro. Also, und man muss ja auch sagen, wir haben ein bisschen zugeschlagen am NTG-Merch-Stand. Meine Jungs und ich machten NTG zum Brand. Ey, aber ohne Scheiß. Geile also, Sachen. Ich mache jetzt mal eben für mich selber einen Strich runter. Rockstar, Max, wie auch immer du genannt werden willst. Du als großer Podcast-Guru, wir als kleine Podcast... Dullis. So, und du als Rapper und so. Mega Typ, super Show, coolen Hands Abend, down. Der perfekte Abschluss für den Tag, so für den Nerd-Tag. Nächste Show, nächste Tour, würde ich sagen, schauen wir zu, dass wir irgendwie auch auf jeden Fall wieder eins angucken. Ich hatte ja gerade auch ein paar Mal so die Phrase benutzt, ganz große Liebe für Rockstar gerade. Ja, ja. Super wir Typ. Ziehen alle drei gerade die Caps für dich. Jo, wir ziehen den Hut. Ich zieh meine NTG-Cap, du auch. Ich zieh meine NTG-Cap auch. Ich zieh meine Fans. Fans. Was ist eigentlich dieses Fans? Das ist nicht so oft. Was ist dieses Fans? Das hast du schon erzählt? Ist, ganz ja, haben wir gar nicht erzählt. Heute auf der Börse hat uns ein Händler angesprochen, weil der Jeschke sein Nintendo Vans Pullover anhat und sagte, was ist eigentlich dieses Fans? Ich sehe das in letzter Zeit so oft. Fans. Gibt es schon lange dieses Fans? Was ist das? Ist das neu? Fand ich süß. Ja, voll, der Klaus. Man kann ja auch nicht alles kennen, mein Gott. Nein, der war auch schon ein bisschen älter. Aber der hatte auch einen Sohn. Also eigentlich, der wird doch wahrscheinlich sagen, Papa, ich will mal Vans-Klamotten haben, oder? Keine Ahnung. Oder er war so ein Kind, wie haben wir gerade vor dem Podcast drüber gesprochen, der keine Markenklamotten haben will. Kann sein. Oder so eine mit S. Oliver und Tom Taylor, so ein Tobias. So ein Tobias. der hört nur so Tobias-Musik. So. Also. Nein, hands down for Rockstar. Geiles Konzert, super. Ja, mach bitte weiter so. Du bist einfach du bist ein starker Dude. Und nicht 4 Jahre dazwischen so. Ist egal, ey. Lass dir Zeit, mach was du willst. Ja. Weißt du, guck mal. Ich kenne das ja mit meiner Band. Wir haben mit Magma Waves nach unserer ersten EP haben wir 3 Jahre lang unser Album geschrieben und aufgenommen. 3 Jahre hat das gedauert, bis die Songs so ausgefeilt waren, dass wir sagten, die sind jetzt so, wie wir sie haben wollen. Und selbst da haben wir im Studio noch gesagt, oh, eigentlich könnten wir hier noch was ändern. Und dann hatten wir keine Zeit mehr. Und wenn so, er halt aber Bock hat, einen Lauf hat. Ja, sicher, ey, kann ja auch einmal im Jahr ein Album machen, wenn es gut ist. Er muss jetzt erstmal Red Dead Redemption spielen. Genau. Fall halt nicht wieder. Lass ihn jetzt erstmal Zeit. Genau. Max, viel Spaß bei Red Dead Redemption 2. Hast du schon einer von euch Red Dead Redemption 2? Nee, ich stehe nicht auf Western. Davon, ne? Ich hab Bock, aber es wird noch zu teuer. Ich mag kein GTA. Ist mir auch, also ich auch nicht, sorry. Das ganze Open-World-Ding so. Ich weiß, was ich mache, wenn ich GTA spiele? Ich mache eine Mission und die nächsten 3 Stunden mache ich nur Quatsch mit dem Auto. Ja, das ist so. Viele mögen das Open-World nicht, ne? Ja, ich komme damit nicht klar. Ich brauche eine klare Linie, wo ich durchgehe. Genau. Das einzige Open-World-Spiel, wo es mir Spaß gemacht hat, jeden Quadratzentimeter zu erforschen, und selbst das habe ich nicht geschafft in 96 Spielstunden, war Breath of the Wild, Zelda. Ja. Wobei, ich muss zugeben, eigentlich ist ja Fallout im Prinzip auch ein Open-World-Spiel und ich habe Fallout 3 auch mit 110 Stunden krass durchgespielt. Aber das sind doch die einzigen beiden, die mich interessiert haben. So GTA und Saints Row ist witzig, aber es interessiert mich trotzdem nicht genug. Ist egal. Ja, wie gesagt, da machst du... Also ist ja Geschmackssache. Ich spiele eine Mission und mache dann nur Quatsch. So, ich komme einfach nie weiter. Ja, ich mochte halt GTA vom Red Dead Redemption vom Setting halt ganz gerne so. Und ja, obwohl ich jetzt halt auch schon wieder die ersten Rezensionen gelesen habe, dass man halt einfach viel unterwegs ist, viel auf dem Pferd sitzt und so. Ja. Muss auch mal gucken. Bei Red Dead Redemption 1 habe ich angespielt. Ich bin einfach ein schlechter Mensch, glaube ich. Weißt du, was ich eigentlich euch gemacht habe? So eine bescheuerte Trophäe geholt, wo eine gefesselte Frau auf Bahnschienen legen muss. Was? Das machst du wieder, ne? Ja, da war ich dabei. Da war ich dabei. Tut mir sehr leid an alle Frauen. Ja. Würdest du ja nicht in echt machen. Würde ich in echt nicht machen, ich wollte nur die Trophäe haben. Ja, gut. Ansonsten immer ein cooler Tag heute, ne? Voll irgendwie. Ja. Jungs, das hat Spaß gemacht. War ein Tag irgendwie, ne? Ja. Wir haben jetzt? 23.06 Uhr. Wir sind losgefahren. Ich hab abgeholt um 8:45 morgens. Ja, genau. Ich habe erstaunlich gut durchgehalten. Null Müdigkeit gab zwischendurch. Ich auch nicht, komischerweise. Nee, weil auch einfach echt cooles Programm war und da würde ich auch sagen, macht das, Leute. Geht raus, kauft euch für teuer Geld Videospiele, das Leben ist viel zu kurz. Geht Sushi essen, veganes Sushi und danach schaut euch Nerdrap an, also das ist der beste Tag ever. Geht auf Konzerte, kauft Games, habt Fun mit Kumpels und haut die Kohle raus, vielleicht nicht 180 für Resident Evil. Ja, gut. Aber, der Kollege sagte ja sogar noch, ja, das kann ich dir nicht verkaufen, das ist reserviert. Ja, ja. Das ist schon verkauft. Alter, Falter, ey. 180 Euro. Irgendwie 280 hat er ja auch gehabt. Bad Fur Day, Conker's Bad Fur Day war da. Ich habe heute zum ersten Mal die Warcraft 3 Special Edition gesehen. Da war es auch ein bisschen geil drauf. Da war ich sehr, sehr geil sogar drauf. Was hat die nochmal gekostet? 180 Euro. Auch 180. Bei dem Laden war alles für 180 Euro. Wie gesagt, ein Euro-Laden, aber war der 180-Euro-Laden. Ich habe aber ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht verstanden, warum Castlevania Portrait of Ruin für ein DS stand einfach für 89 Euro im Regal. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe auch nicht verstanden, warum Super Mario Bros. 3 für ein NES auch 80 Euro, ne? 79 OVP. Euro da. Ja. OVP. Also, what? Alter. Ich meine, manchmal irgendwie... No offense an den Laden. Ne? Wir haben ja auch darüber geredet. Der hat in Köln ein Ladenlokal. Ja, der muss halt die Miete musste er erstmal reinholen. Ja, ja. Voll. Und das war jetzt nicht. So ein Viertel, ne? Ich wollte gerade sagen, das war ein feines Viertel, das war jetzt nicht irgendwo am Arsch der Welt. Und die Miete, die will ich gar nicht sehen. So. Ey, Mann, ey. Weißt du, ich meine, ich habe auch schon mal. Ich war selbstständig und habe einen Laden gehabt. So. Ich weiß, wie das ist, wenn du das bezahlen musst. Und wenn du am Ende des Monats nicht genug Zeug verkauft hast, dann stehst du da und kannst deine Miete vielleicht nicht bezahlen. Und er hat natürlich die Möglichkeit, den Kram auch im Internet zu verkaufen. Der wird schon Sachen los. Aber die Preise sind trotzdem, die sind ein bisschen angezogener und salziger, als ich die so im Internet kenne. Ja, aber wir haben auch schon gesagt, da gehst du in den Laden, nimmst das Spiel in die Hand, packst das aus, und guckst du siehst die Qualität an. Ja, ja, und klar. Bei eBay siehst du halt, wenn im besten Fall 5 Bilder, die der reingestellt hat, dann macht er natürlich auch Bilder, wo man vielleicht die schlechten klickt. Vorteil, ja, klar. Wo man die halt nicht dann sieht. Dann ärgerst du dich am Ende, ja. Und so kannst du dir halt in dem Laden, der war ja auch relativ gelandet, der hat die Spiele ausgepackt, hier guck dir die an. Aber im Endeffekt ist es dann auch wieder auf der anderen Seite so, du musst deine Kohle halt verdienen. Ja, klar. Und da bin ich auch ganz egoist irgendwie. Dann lieber für den Kurs 2 Games als bei ihm 1. Ja, sorry, wir sind Laden in Köln. Also, aber die Kohle sitzt bei uns ja auch dann nicht so locker. Nein. Heute saß sie schon locker, aber naja, gut. Muss man sich auch mal gönnen, so, ne? Klar. YOLO. Du hast ja noch ein paar Spiele übrigens. Du warst auch am Kofferraum und hast noch was vergessen. Du hast auch noch ein Resident Evil. Nee, ich hab tatsächlich alles aufgezählt. Hast du alles aufgezählt? Ja. Ich hab gedacht, ich hätte vorhin was gedacht? Erzählt, ja. Vergessen beim Hall. Aber, Hall, ich finde das Hall. Wort auch richtig dumm, ey. Hall of Fame, oder was? Hall of Fame. Hall. Ich habe einen Hall. Das kommt ja von Kiel holen. Hall. Hall Kiel. Kiel Hall. Das wird auch so geschrieben. Oder sagst du? Also ich holen. Kiel holen. So, ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Ich so, das ist mein Hall. Das ist mein, das habe ich gekauft. Ich sehe immer nur so Halls von DM, von so Tussis auf YouTube. Und da hast du dir gedacht, wenn die Bibi das kann, dann kann ich das auch. Kann ich das auch. Und dann, jetzt gibt es Chris, Pixel und Plastik und du hast schon mehr Abonnenten als Zockart und Pixel und Plastik Abos zusammen. Because I'm fly. Kannst Fan du das bitch. Vielleicht jetzt anstatt Halls so traditionell meine Einkäufe nennen? Das wird sich übrigens bald auch noch umbenennen, der YouTube-Kanal. Nur mal so als kleine genau Info. Den weiß ich noch nicht genau, aber dann ist ja im Grunde nichts mit Pixel und Plastik. Ne? Pucky O'Hare's Hall-Kanal. Pucky O'Hare, das soll ab jetzt übrigens mein neuer Spitzname sein. Pucky O'Hare's Einkäufe. So du kannst den Kanal so nennen. Ja, und, Einkäufe? Ohne Scheiß. Ja, letztens, das waren ja seine Einkäufe, die er gemacht hat. Nachdem wir letztens gezockt haben bei mir, den Spieleabend hatten, ne, mein Bruder ist ja noch da geblieben und wir haben noch ein paar Bierchen getrunken und so, da haben wir auch so durch YouTube gesappt und da haben wir einfach irgendwie so einen Kanal gefunden von so einer bayerischen Mutti, die auch Halls gemacht hat und einfach nur so Fleischwurst gekauft hat. Und Bärchen von Kaufland. Die hat einfach gezeigt, was sie eingekauft hat. So, hier habe ich ein bisschen Scheiblettenkäse und hier habe ich grobe Mettwurst und hier habe ich Butter gekauft und die hat irgendwie auch 2000 Klicks. Der guckt sich ja nicht scheiße an, aber ich saß da vor mit dem Bier und war voll fasziniert. Weißt du, ich gleich mache, wenn ich zu Hause bin. Lass gucken. Ich mache mir ein Bier auf und gucke mir die bayerische Frau mit die Wurst. Ich schicke dir gleich den Link. Ja, schick mir. Nee, lass einfach gleich ein bisschen zocken, ey. Ich würde ja gerne Pokémon Let's Go zocken, aber dieser Amazon-Chip hat heute auch nicht geliefert. Kein Ehrenmann. Weil ich aber auch nicht da war, muss man ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen, er konnte ja auch nicht abliefern, ging ja nicht. Egal. Er hätte eigentlich gestern liefern müssen. Ich habe das vor 5 Monaten vorbestellt. Also Mann. Amazon-Lieferung finde ich immer ganz cool, aber DHL fuckt mich so ab in letzter Zeit. Ne? Also wenn ich halt einen Tag frei habe und ich weiß, da kommt was. Ja, aber Amazon dann kommt doch mit DHL. Nee, das kommt nicht immer. Die haben auch einen eigenen Lieferservice. Bei uns der ist ja in Rheinberg bei uns. Der kommt jetzt immer mit so einem Amazons eigenen. Ach, ja, die haben auch einen eigenen Lieferservice. Das ist totale Scheiße. Der DHL-Mann, den kennen wir jetzt mittlerweile richtig gut. Wir sind immer um kurz nach 2 zu Hause von der Arbeit. Und der ist immer so gegen 2:30, 3 kommt der vorbei. Und Amazon kommt entweder morgens um 9, dann gestern kam die einfach gar nicht. Aber ohne Scheiß, bei unser DHL-Mann geht gar nicht. Der packt keine Benachrichtigung rein. Nee, und manchmal, wenn ich auch einen Tag frei habe, sitze ich da und gehe dann mit dem Hund runter und habe dann plötzlich eine Benachrichtigung und denke, er ist einfach den ganzen Tag zu Hause. Ja. Verarschen, por favor, so, aber na gut. Por favor. Egal, muss man durch. Passiert. Ich verdiene auch nicht so viel. First World Problems. Voll, ja, ne? Mann. Ist so. Ja nicht so, als wenn ich nicht andere Spiele hätte, die wir spielen können. Ja, ehrlich. Sushi, Essen, Sushi, Rockstar. NTG-Merch, bester Merch auch irgendwie. Voll, Mann. Seit langem, ne? Was ich hab mir Designs, diesen fetten Skeletor-Pulli geholt, der ist so cool. Was ist der für Designs, ey? Ja, die haben echt gute Leute an der Hand, die richtig geilo zeichnen. Für jeden Podcast haben die richtig geile Titelbilder. Ich glaube, das sind die gleichen. Ja, ja, genau. Ne? Und einfach auch gute, also auch auf guten Shirts gedruckt, nicht billige Food of the Loom-Scheiße. Sondern halt wirklich qualitativ, merkst du schon so relativ, ne? Doch, das ist, schwere Shirts, ist schon stabil. So. Ja. Stabil. Ja, cool. Du hast dir 3 Shirts gekauft. Ja, ne? Ja. Ich hab am Ende des nein, Tages. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mir 2 Shirts und eine Longsleeve gekauft. Nein. Was ja daran lag, ich sag mal so, ne, das ist ja bei mir so, wenn irgendwo Street Fighter draufsteht, dann triggert mich das ja schon, ne? Sehr. Ja. Weil ich heute schon nichts von Street Fighter mitgenommen habe auf der Börse, habe ich gedacht, komm, die hat übrigens eine geile Chun-Li Actionfigur auf der Börse. Habe ich auch gesehen. Für 20. 20? Ja, ich brauche einfach keine Actionfiguren. Ich brauche da viel mehr von. Viel, viel mehr. Du bist eher der Plastikpart bei Pixel und Plastik als ich, ne? Ja, ich auf jeden Fall mehr. Ja. So. I love it. Geilo. Geilo. Jungs, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit mir diesen Tag bestritten habt. Das war wirklich voll der... Das war ein Abschied ohne Hochzeit. Ehrlich, ne? Ja, wir waren nicht Kescher, scheiße. Weil du nicht heiratest. Wer weiß. Dann wiederholen wir das nochmal. Ja, was ich kann sagen, es mag der Tag kommen. Es mag der Tag kommen. Ich weiß ja nicht, du stellst das auch online, dann kann ich das ja sagen. Ich habe ja eine ganz tolle Frau, von daher... Shoutouts quasi an meine liebe Frau. Oh ja. Auch an unsere Frauen. Oh ja. Ach, sind wir so richtig sentimental, voll, ne? Ja. Aber ich kann sagen, nach so vielen Jahren bin ich immer noch crazy in love mit meiner Frau. Ist so. Kann man dazu sagen, ich glaub, Podcast? Das sind wir, glaube ich, alle, oder? Ja, wird so ein bisschen, ne, aber es ist halt auch spät und dunkel auf der Autobahn. Von daher, Schatz, ne? Da wird man schon knutschig, ne? Genau. Knutschi, Butschi. TLA und so. Boah, irgendwie wird das peinlich. Wir müssen jetzt aufhören. Egal, wir hören jetzt auf. Ja. Das war schön. Wir hören noch Gangster-Hip-Hop. Jetzt machen wir Männer sagen. Haftbefehl an! Haftbefehl. Aslan! Genau, irgendwie sowas. Nein. Und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit bis zu unserem nächsten Podcast. Und sagen Tschüss aus dem Pixel und Plastik und Zarkadlager. Ciao. Also wir müssen eigentlich müssen Jeschke und ich wir Folgendes müssen sagen. Wir müssen jeden Podcast so beenden. Nee, wir müssen es folgendermaßen beenden. Beendet ihr doch mal auf eure Art und ja, wir haben ja schließlich eine Art. Deswegen ja, dann mach doch mal eine müssen wir sagen. Aber du darfst einstimmen, bitte. Ja. Also ich sag Zock on, Zock hard. Du hast nicht eingestimmt. Ich habe nicht eingestimmt, okay. Aber ich sag ja nach dem Podcast immer. Kannst du auch. Ich sag einfach Tschüss. Ja, sag Tschüss. Und ich bin froh, ich bin stolz, dass ich mit euch unterwegs bin. Ich bin euch Podcast-Legende. Sehr gerne. War ein richtig geiler Tag, Jungs. War. Das sollten wir wiederholen. Bis dann. Ciao. Outtakes. Weil ich dir sagen wollte, ich habe übrigens noch eine geile Blu-ray gekauft für meine kurze Fan-Podcast-Folge. Und zwar habe ich mal abgegradet. Hast du ein bisschen abgeschmatzt? Ne, abgeschmatzt. Ich hab abgeschmatzt und stimmt nicht, verstehst du?